Bayern 2 Radiotexte mit Antonio Pellegrino. Ein schöpferischer Mensch? Simenon ist dafür ein leuchtendes Beispiel. Er ist ein Medium, das von Fantasiegeschöpfen heimgesucht wird. Ein kreativer Mensch ist immer ein Medium, das eine fantastische Dimension einfängt und materialisiert. Durch Worte, Farben, Bilder. Ein Journalist hat Simenon einmal gefragt, wie er ein Buch schreibt. Manchmal, hat er geantwortet, fängt alles mit einem unbekannten Geruch an. Frittiergeruch lässt eine Küche in einer Kleinstadt entstehen. Dann betreten Leute diese Küche. Bei einem sinnlichen Künstler, verstehen Sie mich richtig, ich meine sinnlich und nicht sexuell, beginnt alles mit einem physischen Kontakt mit der Wirklichkeit. Der italienische Filmregisseur Federico Fellini in einem Interview im Jahr 1969 für die französische Zeitschrift L'Express. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Radiotexten am Dienstag, unserem literarischen Jour fix, den wir heute gemeinsam mit zwei außergewöhnlichen Künstlern verbringen möchten. Dem belgischen Romancier Georges Simenon und dem italienischen Filmemacher Federico Fellini. Ich glaube, es muss 1960 gewesen sein, als ich dem Drängen der Veranstalter nachgab und Präsident in Cannes wurde. In diesem Jahr zeigte Fellini La Dolce Vita, der sofort meine Begeisterung erregte. Ich erinnere mich an ein Essen mit den wichtigsten französischen und ausländischen Verleihern. Sie hatten für den Film nur herablassende Verachtung übrig. Trotz alledem, der Film bekam den Grand Prix. Aber mein Gott, wie habe ich dafür kämpfen müssen, erinnerte sich später Georges Simenon. Zu diesem Zeitpunkt hatte der aus Lüttich stammende Schriftsteller bereits 151 Romane und 190 weitere Werke unter 17 verschiedenen Pseudonymen veröffentlicht. Federico Fellini, in Rimini geboren, hatte seinerseits ein halbes Dutzend Filme gedreht und für den Welterfolg La Strada seinen ersten Oscar bekommen. Nach ihrer ersten Begegnung bei den Filmfestspielen in Cannes äußerten der belgische Schriftsteller und der italienische Cineast immer wieder den Wunsch, einander zu sehen und sich auszutauschen. Tatsächlich kommt es erst aber Jahre später zu einem Wiedersehen. Obwohl Simenon im Jahr 1969 aus Lausanne Fellini eine Nachricht zukommen lässt, bleibt ihr Briefwechsel sporadisch. Erst ab 1976 beginnen beide eine rege Korrespondenz, die sich auf einen Zeitraum von 20 Jahren bis 1989, dem Todesjahr Simenons, erstrecken wird. Und obwohl sie in verschiedenen Welten leben, Fellini ist ständig von Autoren, Schauspielern und Produzenten umgeben, Simenon lebt mit seiner Lebensgefährtin Teresa, übrigens die Kammerzofe seiner zweiten Ehefrau, in der Maisonette Rose, einem kleinen, bescheidenen Haus in der Nähe von Lausanne, entdecken der Visionär Fellini und der Bürokrat der menschlichen Seele Simenon viele Gemeinsamkeiten. In ihren Briefen geben sie Auskunft über das künstlerische Schaffen, über das Entstehen ihrer Klassiker. Aber auch über ihre Schaffenskrisen, Sorgen und Schwierigkeiten tauschen sie sich aus, die kongenialen Künstlerkomplizen und große Kinder, wie Simenon es ausdrückt. Carissimo Simenon, mon cher Fellini. Der Briefwechsel zwischen Simenon und Fellini, vorgetragen von zwei Großen ihres Fachs, Mario Adorf und Otto Sander. Lausanne, 17. September 1969. Mein lieber Fellini, gestern habe ich eines jener Erlebnisse gehabt, die einem das Herz erwärmen. Ich las gerade Ihr Interview im Pariser L'Express, wie ich alles lese, was ich über Satirikon finde. Schon beim vierten Satz staunte ich über Ihre Antworten und dachte, dass ich selber genau das Gleiche gesagt hätte. Ich blättere um und lese, was sie über mich sagen. Damit hatte ich den Beweis, dass ich mich nicht geirrt hatte, was unsere innere Verwandtschaft betrifft. Daher bin ich jetzt erst recht begierig, ihren Film zu sehen, sobald er hierher kommt. Und auch sie selber möchte ich gern wiedersehen. Ich muss bis Ende des Jahres noch 2 Romane schreiben. Sobald ich frei bin, werde ich sie fragen, ob es ihnen recht ist, dass ich auf einen Sprung nach Rom komme, um lange mit ihnen plaudern zu können. Satyricon wird bestimmt ein aufregendes Ereignis werden. Meine ganze Bewunderung und meine ganze Freundschaft, mein lieber Fellini. Auf bald hoffe ich, Ihr Georges Simenon. Rom, 22. September 1969. Mein lieber Simenon, also Ihren Brief lese ich immer wieder. Kein Zweifel, ich habe Ihnen gegenüber einen starken Komplex. Denn allein die Vorstellung, dass Sie vielleicht im Dezember nach Rom kommen und dass wir uns treffen und ein wenig unterhalten können, verwandelt mich schon jetzt in einen aufgeregten kleinen Jungen. Denn Ihr grenzenloses Talent und Ihre übermenschliche Arbeitsdisziplin rufen wirklich Erstaunen und Scheu hervor. Man muss schon an Ihre menschlichen Eigenschaften denken, um die Beziehung wieder ins Gleichgewicht zu bringen, und da entdeckt man dann, dass man Sie gern hat. Ja, vor allem dies. Und so werden Sie eine vertraute Erscheinung, der ältere Freund, den sich alle wünschen, ein Begleiter bei der Arbeit und im Leben, eine Bezugsperson, die einen nie enttäuscht und einem Kraft gibt. Entschuldigen Sie, wenn ich mich ein wenig gehen lasse. Ich weiß ganz genau, dass einem gewisse Dinge aus dem Mund von anderen ein bisschen auf die Nerven gehen. Aber es ist eben tatsächlich so, lieber Simenon. Ich habe oft daran gedacht, Ihnen zu schreiben, einfach so, um Sie zu grüßen und Ihnen viel Glück bei der Arbeit zu wünschen. Aber aus Angst, Sie zu belästigen, habe ich es dann gelassen. Von heute an werde ich es vielleicht doch hin und wieder tun. Ich erwarte Sie, lieber Freund, wann immer Sie wollen. Erlauben Sie mir, dass ich Sie umarme, lieber Simenon, voller Zuneigung und Dankbarkeit für die unerwartete Freude, die Sie mir bereitet haben. Auf bald, Ihr Federico Fellini. Lausanne, 10. April 1975. Meinen herzlichsten Glückwunsch zu einem Oscar, den Sie verdient haben. Stop. Ihr getreuer Georges Simenon. Chianciano, August 1976. Mein lieber Simenon, schon meine Ankunft in Valmont. Ich hatte vor, mich dort etwa 10 Tage aufzuhalten. Ich wollte ausruhen, mich untersuchen lassen, vielleicht über den neuen Film entscheiden und am Ende, wenn möglich, bei Ihnen vorbeischauen und Ihnen danken. Ich hatte die verlockendsten Dinge über Valmont gehört. Wer weiß, was ich mir vorgestellt habe. Aber dann erschien mir das Hotel bei meiner Ankunft an einem verregneten grauen Tag, der Wind in den Tannen heulte und das einsame Tal lag schon im Dunkeln, eher wie das Hospital des Dr. Mabuse. Erst recht, als ich dann beim Betreten des Zimmers das Licht anmachte und dabei die Stromanlage des ganzen Schuppens zusammengebrochen ist. Also bin ich wieder weg. Ich bin von Lausanne bis Montreux, von Mont-le-Porin bis Rigotte oder so ähnlich herumgefahren, aber nirgends geblieben, und am nächsten Tag saß ich schon im Flugzeug, das mich nach Rom zurückbrachte. Vielleicht wollte ich diese Ferien nicht machen, mich nicht untersuchen lassen und nicht an meinem gewohnten Lebens- und Arbeitsrhythmus ändern. Das Einzige, worum es mir leid tut, lieber Simenon, ist, dass ich Sie nicht getroffen habe, um zu versuchen, Ihnen zu sagen, wie sehr mich berührt und mir im Herzen wohlgetan hat, was sie in dem Vorwort, um das Kehl sie für das Buch mit Fotos meiner Filme gebeten hat, über meine Arbeit und über mich geschrieben haben. Als Freund Kehl es mir mit seinem Chinesenlächeln zum Lesen gegeben hat, habe ich rote Ohren bekommen. Es war, als ob die Zeit stehen geblieben wäre, als ob der große Simenon diese außergewöhnlichen Dinge dem 17-jährigen Jungen sagen würde, der vor 40 Jahren in einer einzigen Nacht Le Chien Jaune, Le Charretier de la Providence und Le Pendu de Saint-Folien gelesen hat und dabei an einer grenzenlosen Bewunderung erkrankt ist, die nie mehr aufgehört hat. Ich halte Sie ein wenig auf, aber ich möchte Ihnen noch etwas erzählen, um Ihnen zu zeigen, wie befruchtend die Begegnung mit Ihrer Fantasie, Ihrer Schaffenskraft gewesen ist. Ein kleiner Traum, den ich vor 2 Jahren, bevor ich den Casanova begann, gehabt habe. Ich hatte eine schlimme Phase Untätigkeit, Mangel an Selbstvertrauen, gelähmt sein, Hass auf den Film, das Gefühl, mich in eine Sackgasse manövriert zu haben, ganze Nächte, in denen ich mir den Kopf zerbrach und auf die abstrusesten Ideen kam, wie ich ohne allzu großen Schaden meine Zusage rückgängig machen könnte. Was habe ich mit Casanova zu tun, fragte ich mich. Was weiß ich schon über das 18. Jahrhundert? Scherenschnitte und weiße Perücken sind mir schon immer zuwider gewesen. Und außerdem, wie soll ich einen Film in einer Sprache drehen, die nicht meine eigene ist? Beratungen mit Rechtsanwälten, Berge von vollgeschriebenen und wieder zerrissenen Zetteln, um den Produzenten zu erweichen, rasende Wut auf alle, die versuchten, mich aufzuheitern. Ich fühlte mich gefangen, gefesselt, verurteilt, in meinem Temperament, meiner Fantasie zutiefst fremden Film über eine Person zu machen, die mir nicht angehört, die mir nicht sympathisch ist. Gut, eines Nachts träume ich, von dem unaufhörlichen Klappern einer Schreibmaschine aufzuwachen. Ich merke, dass ich in einem großen, taubennetzten Garten mit großen Bäumen voller tiefgrüner Blätter eingeschlafen war. Weiter unten, in der Mitte einer grasbewachsenen Lichtung, steht ein turmartiges Gebäude. Das Schreibmaschinenklappern kommt von dort. Ich nähere mich, und jetzt ist kein Geräusch mehr zu hören. Auf Zehenspitzen luge ich durch ein rundes Fenster und sehe ein Zimmer, das weiß gekalkt ist wie eine Zelle. Ein Mann ist da, ein Mönch, der irgendetwas macht, was ich aber nicht sehen kann, weil er mir den Rücken zuwendet. Er sitzt da, und um seine Füße sind etwa 10 äußerst sympathische kleine Jungen und Mädchen versammelt, die lachen, scherzen, seine Sandalen und die Kordel seiner Kutte berühren. Schließlich dreht sich der Mann um. Es ist Simenon. An seinem Kinn klebt ein weißes Bärtchen. Ich erkenne sofort, dass dies ein falscher, ein angeschminkter Bart ist. Erstaunt und auch ein wenig enttäuscht kann ich mir das nicht erklären, bis ich neben mir eine Stimme höre, die sagt: Er ist falsch, sicher ist er falsch. Er ist nicht alt, sondern ganz jung, viel jünger als zuvor. Und was macht er, frage ich? Er malt seinen neuen Roman, siehst du? Er hat schon über die Hälfte davon gemalt. Es ist ein wunderschöner Roman über Neptun. Die Stimme verschwand, und dann erwachte ich wirklich. Nun möchte ich keineswegs irgendwelche klugen Deutungen versuchen. Ich vergaß Ihnen zu sagen, dass einer der Gründe für meine Depression in jener Phase auch das unangenehme Bewusstsein war, dass ich die 55 überschritten hatte und unweigerlich auf die 60 zuging. Aber es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass ich am nächsten Morgen ein Nachlassen meiner Anspannung spürte, der Film erschien mir weniger hassenswert und ich begann zu arbeiten. Den Film habe ich gemacht. Schwierigkeiten mit der englischen Sprache. Nun, wenn Simenon in meinem Traum seine Romane sogar malen konnte, wie sollte ich da nicht einen Film in einer fremden Sprache drehen können? Und die Fremdheit dieser Person, meine Distanz zu Casanova, gewiss war dies eine mir fremde, ferne Person, aber es war auch eine Person, die wie Neptun, der Gott der Meerestiefen, tief in meinem Innern lebte. Kurz und gut, mein lieber Freund, Simenon, der Meister des Lebens und der Schaffenskraft, gehört der Traummythologie an und schreitet wie ein Zauberer ein, um Wunder zu bewirken. Verzeihen Sie mein ausschweifendes Geplauder und danke von ganzem Herzen. Viel Glück, Ihr Federico Fellini. Lausanne, 18. August 1976. Mein lieber Fellini, Ihr Brief hat mich tief bewegt. Ich hatte schon gehofft, Sie in der Schweiz zu treffen, aber ich kann Ihre Reaktion und Ihre Flucht sehr gut verstehen. Was Sie mir schreiben, berührt mich sehr tief, denn trotz meiner 73,5 Jahre betrachte und fühle ich mich noch wie ein kleiner Junge. Sie sind wahrscheinlich die Person auf der Welt, der ich mich auf kreativer Ebene am engsten verbunden fühle. Ich habe ungeschickt versucht, dies in einem Vorwort auszudrücken. Sie sollen wissen, wie nahe ich mich Ihnen nicht nur als Künstler fühle, wenn ich einmal diesen Ausdruck gebrauchen darf, den ich nicht mag, sondern auch als Mensch und als schöpferischer Geist. Wir sind beide große Kinder geblieben, und ich hoffe, dass wir dies auch bis zum Ende bleiben werden, da wir mehr unseren oft unerklärlichen inneren Impulsen als irgendwelchen Regeln folgen, die für mich so wenig Bedeutung haben wie für Sie. Für Sie gilt dies sogar noch mehr als für mich, da mir aus der Kindheit in der ich ein ganz braver und gehorsamer kleiner Junge gewesen bin, eine Art Scheu geblieben ist. Sie hingegen gehen drauf los. Seit ein paar Jahren, das heißt, seit ich keine Romane mehr schreibe, versuche ich dies auch, aber es kann sein, dass ich jetzt wie ein wild gewordenes Schaf übertreibe und nicht mehr das richtige Maß finde. Der Traum, den Sie mir erzählen, ähnelt gewissen Träumen, die ich selber habe, aber es ist mir fast peinlich, in Ihrem Schlaf eine solche Bedeutung angenommen und ein ganz klein wenig an der Verwirklichung des Casanova teilgehabt zu haben. Ich kenne selber auch Momente des Leerlaufs und war schon 100 Mal in meinem Leben versucht, das Schreiben aufzugeben. Das kommt, glaube ich, bei Ihnen wie bei mir aus einer vorübergehenden Depression, in der wir uns irgendwie unnütz und leer fühlen. Zum Glück leben vor allem Sie jedes Mal wieder auf, und je weiter unten Sie sich einen Moment lang gefühlt haben, desto höher gehen Sie nachher wieder hinauf. Ohne jetzt hier den Kritiker oder den Analytiker spielen zu wollen, glaube ich einfach, dass dies ganz natürlich ist und möchte schwören, dass es auch einem Mann wie Michelangelo oder einem Leonardo da Vinci sehr oft so ergangen ist. Ich bewundere Sie schon seit Ihren allerersten Filmen. Was ich aber vor allem bewundere, ist, dass Sie sich von allen Zwängen, allen Tabus, allen Regeln befreit haben. Sie sind in der Welt des heutigen Films einzigartig, und das wissen Sie in Ihrem Innersten selber. Aber gerade deshalb, weil es keinen Ebenbürtigen neben Ihnen gibt, fühlen Sie sich manchmal allein und ohne Selbstvertrauen. Machen Sie weiter, mein lieber Fellini, allen Widerständen zum Trotz und schenken Sie uns mit Ihrer großen Intuition Meisterwerke, während uns andere Filme nach Maß fabrizieren. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden, alle beide ein Herz und eine Seele, denn Sie sind für mich wie ein Bruder. Und brüderlich umarme ich Sie, auch Giulietta, Ihr getreuer Freund und Verehrer Ihres Werkes, Georges Simenon. Rom, 30. Oktober 1976. Lieber Simenon, unser gemeinsamer Freund Kehl hat Giulietta und mir als schönes Geschenk ihre beiden Bücher mit den liebevollen Widmungen gebracht. Ich habe ihre Bücher, wie im Übrigen Millionen anderer Leser auf der ganzen Welt, immer gierig verschlungen. Aber diesmal kommt bei meiner Lektüre noch etwas anderes hinzu. Eine wachere Neugier, eine helle Begeisterung, eine amüsierte und schmerzliche Anteilnahme, ein gespanntes, ängstliches Lauern von Seite zu Seite. Volle Hoffnungen und Befürchtungen, die mich, glaube ich, selber etwas angehen, und zwar zutiefst. Wie oft habe ich ungläubig, verblüfft, betroffen den Kopf von einem Buch gehoben, wie oft habe ich mit innerer Befriedigung gemurmelt, genauso denke ich auch, genauso verhalte ich mich auch bei meiner Arbeit, gegenüber den Frauen, gegenüber den anderen. Das ist erstaunlich. Ich begeistere mich, empfinde mit, bin voller Freude. Es ist, als ob ein Freund, ein älterer und intelligenterer, gütigerer, großzügigerer, bescheidenerer und mutigerer Bruder, der aber, wie du, dieselben Begierden, Schwachstellen, Anwandlungen, dieselbe Neugier, Scheu und Gleichmütigkeit hat, die er im Leben vorausgegangen wäre und für dich die kommenden Jahre vorausgelebt hätte. Als ob er dir wie in einer großen Generalprobe vorangegangen wäre und dabei gelitten, sich gefreut hätte, krank geworden wäre und alle erdenkbaren Erfahrungen gemacht hätte, um zu prüfen, ob diese Sache machbar ist, ob man es schaffen kann und die Dinge einigermaßen funktionieren, und der dich von diesem relativ sicheren Ort aus ruhig und lächelnd aufforderte, weiterzumachen. Der Weg ist geebnet, man kann weitergehen und versuchen, ihn einzuholen. Ein Literaturkritiker wäre entsetzt, wenn er diese Zeilen läse. Ich weiß, dass ich mich unbeholfen und unzulänglich ausgedrückt habe. Ich habe unvorsichtigerweise versucht, meine Freude über den wunderbaren Erfolg auszudrücken, den Sie erzielt haben, lieber, größter, unersetzlicher Simenon. Ich mache Schluss und langweile Sie nicht weiter. Erlauben Sie mir, Sie voll tiefer Bewunderung, Dankbarkeit und Zuneigung zu umarmen und Ihnen gemeinsam mit Giulietta die herzlichsten Wünsche für heitere Jahre mit Ihrer sanften Gefährtin Teresa zu schicken. Ihr Federico Fellini. Lausanne, 24. November 1976. Lieber großer Fellini, ich habe soeben von unserem Freund Kehl Ihre wunderbaren Alben bekommen. Ich finde darin die ganze Vielfalt und gleichzeitig Geschlossenheit ihres Genies wieder. Sie erneuern sich unablässig und bleiben doch derselbe, als würden sie von einer inneren Kraft dazu angetrieben, was wahrscheinlich der Fall ist. Es gibt keinen Ästhetizismus in ihrem Werk und auch keine Originalität um jeden Preis. Die Originalität ist ihre eigene. Sie gehört mit anderen Worten nur ihnen und ist durch keine Bewegung, durch keine Mode beeinflusst, wodurch sie gerade so einmalig und so wertvoll ist. Wussten Sie, dass auch ich ein begeisterter Zirkusfreund bin? Um 1916 gab es in meiner Heimatstadt Lüttich einen bedeutenden Zirkus, nicht etwa in einem Jahrmarktzelt, sondern in einem riesigen Massivbau, wo ab Herbst täglich, manchmal sogar zweimal täglich, Vorstellungen stattfanden. Ich war hingerissen. Der Zufall wollte, dass ich Reporter bei der Gazette Liège wurde. Und da man mir die Rubrik Oper, Singspiel und Schauspiel nicht anvertrauen konnte, bekam ich die Zirkusrubrik. Ich hatte eine Loge, die mir jeden Tag zur Verfügung stand. Das Programm wechselte jede Woche, was mich aber nicht hinderte, zwei- oder dreimal in derselben Woche hinzugehen. Natürlich habe ich mich hinter den Kulissen herumgetrieben. Ich freundete mich mit den meisten Artisten an und beobachtete sie, wie sie sich vorbereiteten oder schminkten. Auf diese Weise habe ich die großen Zirkusfamilien kennengelernt, wie man sie nennen könnte, denn es sind nur wenige große Familien, die die verschiedenen Nummern unter sich aufteilen. Ich kann mich noch an eine Trapezkünstlerin erinnern, die an einem Abend ihre Akrobatiknummer unter der Zirkuskuppel vorführte und danach ganz ruhig sagte: »Jetzt schnell in die Klinik, ich bekomme ein Kind.« Das fand sie ganz natürlich. Sie hatte ihre Nummer übrigens schon nach wenigen Tagen wieder aufgenommen. Ich war auch ein großer Freund der Fratellini, jener berühmten Clowns italienischer Herkunft, die drei Generationen von Clowns hervorgebracht haben und die letzte Fratellini, die den französischen Komiker Pierre Hettet geheiratet hat, war mein großer Schwarm. Kurze Zeit waren wir sogar ineinander verliebt. Wie Sie sehen, haben wir außer Menschenkenntnis noch mindestens eine gemeinsame Leidenschaft. Ich habe Ihre beiden Briefe in einer sorgfältigen Übersetzung noch einmal von Anfang bis Ende lesen können. Sie machen mich glücklich und beschämen mich gleichzeitig ein wenig, denn Sie sind der Künstler, und angesichts Ihres vielfältigen Werks fühle ich mich ganz klein. Ich bin jetzt aus dem schöpferischen Prozess entlassen und vielleicht verstehe ich deshalb die Ängste des Schaffenden besser. Umarmen Sie Giulietta ganz fest für mich. Auch sie hat mich ein wenig an den Zirkus erinnert, denn sie ist ein echter Clown. Drücken Sie ihr meine Bewunderung aus. Ich umarme Sie, lieber großer Fellini, Ihr Bruder, Georges Simenon. Lausanne, 3. Januar 1977. Mein lieber Fellini, wenn Sie nicht der große Fellini wären, würde ich diesen Brief mit zwei Spalten schreiben. Die erste mit der Überschrift »Für« und die zweite mit der Überschrift »Wieder«. Aber einem Mann wie Ihnen darf man sich nicht erlauben, Ratschläge zu erteilen, die Sie, wie Sie selber sagen, ohnehin nicht befolgen würden. Sie sind eine Naturgewalt. Sie sind sich dessen selber gar nicht bewusst. Sie folgen, ob sie wollen oder nicht, den Impulsen ihres Unterbewusstseins. Ich habe die Unsicherheiten und die gewisse Leere, die Sie heute empfinden, in einem bescheidenen Ausmaß selber erlebt. In Ihrem Fall hat das nichts Verwunderliches, denn ich bin sicher, dass Sie, und sei es gegen sich selber, eines Ihrer bedeutendsten Werke verwirklicht haben. Etwa in Ihrem Alter habe ich Petit Gray geschrieben, einen endlosen, mehr oder weniger autobiografischen Roman. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um mich davon zu erholen, ein ganzes Jahr, in dem ich sozusagen nichts geschrieben habe. Schon damals hatte ich beschlossen, in die Vereinigten Staaten zu gehen, aber es war Krieg und ich hatte ein einjähriges Kind auf dem Arm. Es war kein guter Zeitpunkt, sich über die Grenzen davonzumachen. Ich habe bis 1945 gewartet und bin dann aufgebrochen. Im Unterschied zu Ihnen, mein lieber Fellini, bin ich mein ganzes Leben lang immer nur aufgebrochen, wahrscheinlich deshalb, weil ich nirgends einen festen Anker habe, denn ich gehöre keinem Land an, während Sie vor allem Römer sind und dies wahrscheinlich auch immer bleiben werden. In den Vereinigten Staaten habe ich mich nie fremd gefühlt, sondern im Gegenteil den Eindruck einer Erneuerung gehabt. Das hat mich aber nicht daran gehindert, nach 10 Jahren eines Abends plötzlich zu beschließen, mit dem ersten Schiff abzureisen und meinen Besitz zu verkaufen. Spalte für, Spalte wider. Nur Sie selber können das entscheiden, wenn überhaupt. Denn Ihr Unterbewusstsein wird Sie leiten, vielleicht sogar widerwillig das zu tun, was Sie tun müssen. Unnötig zu sagen, dass ich sehr gespannt auf Ihren Film bin. Ich habe den Eindruck, dass Sie mehr denn je das Äußerste aus sich herausgeholt haben, sodass Sie jetzt wie ausgelaugt sind und sich unsicher fühlen, ob Sie danach noch etwas hervorbringen können. Ich bin zuversichtlich. Sie sind ein kreativer Mensch und werden sich herausmanövrieren, egal ob in Rom, New York oder Los Angeles. Ein paar Wochen oder ein paar Monate in den Vereinigten Staaten könnten Ihnen nicht schaden. Sie würden Rom mit ein wenig mehr Abstand aus einem anderen Blickwinkel sehen. Aufzubrechen, um sich dort fest niederzulassen und zu arbeiten, kann für Sie kaum ersprießlich sein, denn im Unterschied zu mir haben Sie tiefe Wurzeln. Sie sind Römer. Ich bin ein Mensch, der nirgendwo zu Hause ist. Sie sind noch lange nicht am Ende, ja. Ich glaube im Gegenteil, dass Sie Ihr Alterswerk mit noch mehr Kraft schaffen werden. Auch ich möchte mich gern lange mit Ihnen unterhalten, mein lieber Fellini. Und dabei vertraulich und voller Zuneigung vom 100. ins 1000. kommen. Ihr ergebener Bewunderer, Georges Simenon. P.S. Sie können zweifellos einen neuen Film planen. Das Leben eines gewissen Federico Fellini können Sie nie planen. Unter dem Titel Simenon interviewt Fellini zu seinem Film Casanova erschien im Jahr 1977 in der französischen Zeitschrift L'Express ihr legendäres Gespräch über das Geheimnis des künstlerischen Schaffens, das Geheimnis ihrer Kreativität. Wissen Sie, ich gehe eigentlich nie ins Kino. Ich auch nicht. Als erstes muss ich Ihnen sagen, so etwas ist mir noch nie passiert. Als ich Ihren Casanova sah, habe ich geweint. Danke. Ich versuche jetzt also, wenn Sie nichts dagegen haben, die Rolle des Journalisten, des Interviewers zu übernehmen. Denn ich habe mir viele Fragen gestellt, seit Sie den Casanova angefangen haben. Vor 2 Jahren, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Meine Produzenten sagen, vor 4 Jahren. Sind Sie sich dessen bewusst, dass Sie ein Meisterwerk geschaffen haben? Schwer zu beantworten. Sobald ich einen Film beendet habe, versuche ich wie besessen davon loszukommen. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben, mich von ihm befreien. Da kann ich eigentlich gar kein kritisches, objektives Urteil abgeben. Was Sie mir sagen, beeindruckt mich tief, aber selber kann ich meinen Film eigentlich nicht einschätzen. In welcher seelischen Verfassung befinden Sie sich nach dem Abschluss eines solchen Monumentalwerks? Am Boden zerstört? Erregt? Fühlen Sie sich erleichtert, erschöpft? Sie hatten alles gegen sich bei diesem Unternehmen. Ja, auch mich selber. Tatsächlich bin ich unfähig, mich über die Beendigung eines Films lange zu freuen. So wie ich anfange, wünsche ich auch schon sein Ende herbei. Es ist alles zu belastend und beängstigend. Aber wenn ich dann fertig bin, finde ich keine Ruhe. Ich muss etwas Neues anfangen. Die Lehre gibt mir das Gefühl, völlig unnütz zu sein. Sie kennen das ja selber. Genau. Nach jedem Roman lebte ich 2 Tage in völliger Euphorie, bestellte Champagner, aber nach den 2 Tagen sagte ich mir dann, nein, das ist alles nichts wert. Mit der Arbeit ist man plötzlich jeder Verantwortung für das gesellschaftliche Leben entbunden. Man wird von allen respektiert, man muss keine Freundschaft, keine Liebe mehr beweisen, dem Staat kein Geld geben, nicht zum Friseur, keine Schuhe kaufen. Die Arbeit, welch ein Alibi. Aber wenn die Arbeit dann beendet ist, bricht wieder alles über einen herein und dann möchte man, glaube ich, ganz schnell wieder in diesen Zustand der sozialen Verantwortungslosigkeit geraten, um die einzige wahre Verantwortung des schöpferischen Menschen auf sich zu nehmen, nämlich die, die wir gegenüber unseren Fantasie geschaffen haben. Wie sind Sie eigentlich auf den Casanova gekommen? Hatten Sie schon immer im Sinn, dieses Werk zu machen? Nein, es ist immer rätselhaft. Die Wirklichkeit ist immer noch rätselhafter als unsere Gedanken. Alles hat vor 5 Jahren angefangen. Dino De Laurentiis, der La Strada und der Notte di Gabiria produziert hat, verlässt Italien, um in die Vereinigten Staaten zu gehen und bittet mich, aus Freundschaft einen Vertrag zu unterzeichnen, der ihm in Amerika als Visitenkarte dienen könnte. Ich mag De Laurentiis. Der Mann hat eine Art animalischer Energie, brutaler Gesundheit. Aber er kann sich in seiner Begeisterung nicht bremsen. Wir haben schon die größten Kämpfe ausgetragen. Kurz, ich unterzeichne. Aber De Laurentiis beharrt weiter. Gib mir einen Titel. Schon mehrfach hatte ich, um meinen Produzenten zufriedenzustellen und Filme, die ich eigentlich machen wollte, realisieren zu können, einfach Titel genannt, die sie schon bewährt hatten. Satyricon, Decamerone, Casanova. Ich hatte dies alles nie gelesen, sondern nur ganz vage, dunkle Erinnerungen von der Schulzeit her. Um Geld für Giulietta degli Spiriti zu bekommen, hatte ich dem Produzenten einen Satyricon versprochen. Die späte Lektüre des Petronius hatte mich dann in wahre Begeisterung versetzt. Das Unternehmen war gelungen. Warum sollte ich nun nicht das gleiche Unternehmen mit Casanova versuchen? Damals drehte ich Amarcord. Und dann kam schließlich der Moment, dass ich die Memoiren Casanovas las. Eine Katastrophe. Was hatte ich mit diesem Kerl zu schaffen? Der ist kein Künstler. Er spricht nie über die Natur, über Kinder, Hunde, rein nichts. Er hat einfach nur eine Art Telefonbuch verfasst. Das ist ein Buchhalter, ein Statistiker, ein Provinz-Playboy, der glaubt, gelebt zu haben. Dabei ist er nicht einmal geboren. Der ist durch die Welt gezogen, hat aber nie existiert. Ein Gespenst, das durch sein eigenes Leben irrte. Haben Sie ihn je gelesen? Ja, mit 16. Ich wollte Ihnen gerade ein Geschenk machen. Die erste Originalausgabe, die 6 Bände der Memoiren Casanovas. Auf Französisch. Ich war verzweifelt. Ich wollte diesen Film mit aller Kraft verhindern. Ich habe mit De Laurentiis gebrochen. Er wollte Robert Redford für die Rolle des Casanova. Aber wissen Sie, ein Fellini-Casanova, ein Dolce Vita des 18. Jahrhunderts, das hatte etwas Verführerisches für die Produzenten. Im Juli habe ich zu drehen begonnen. Mit Donald Sutherland. Es gab unaufhörlich neue Schwierigkeiten, Streiks, Krankheiten und an Weihnachten hat Grimaldi alles gestoppt, ohne es mir zu sagen. Er hat meine ganze Truppe entlassen. Er meinte, dass ich genug Geld ausgegeben hätte und dass ich schlimmer als Attila sei. Ja, ich habe Ihre Ärgernisse verfolgt. Ich ließ mir die italienischen Presseartikel ausschneiden. Die Hindernisse verstärkten das Unbehagen, das ich von Anfang an gehabt hatte. Sie rechtfertigten meinen Widerstand. Ich hasste diese Person. Ich weigerte mich, mit diesem Idioten zu tun zu haben. Aber ich hatte trotz allem beschlossen, einen Film darüber zu machen. Einen Film über die existenzielle Leere, über einen Typen in ständiger Selbstdarstellung, der vergisst, wirklich zu leben. Vielleicht wollte ich auch damals schon das psychologische Porträt des Künstlers entwerfen, der ebenfalls ein Darsteller auf der Bühne seines Lebens ist und der ebenfalls der schwindelerregenden Leere ausgeliefert ist. Was ein weiterer triftiger Grund für mich war, diesen Film nicht machen zu wollen. Denn in Wirklichkeit ist dies ein Film über die Nichtigkeit der schöpferischen Arbeit, über die öde Wüste, in der sich der schöpferische Mensch befindet, nachdem er nur mit seinen Marionetten oder seinen Worten gelebt und dabei vergessen hat, auch der animalischen, eigentlichen Seite seines Wesens Ausdruck zu verleihen. Denn liegt die Gefahr nicht gerade darin, Casanova ist am Ende selber eine Marionette geworden und erstarrt in der hoffnungslosen Betrachtung seines weiblichen Universums. Er ist sozusagen ein Symbol des in dieser neurotischen Dimension der kreativen Illusion festgefahrenen Künstlers. In dem Moment habe ich natürlich verstanden, weshalb ich eine so abgrundtiefe Abneigung gegen Casanova hatte. Dieser Film, dem ich mich so heftig verweigerte, hatte mich an eine Grenze nicht meiner Karriere, sondern meines Lebens geführt. Nach diesem Film musste meine unbeständige und wankelmütige Seite, diese unentschlossene, ständig kompromissbereite Seite, die sich weigert, erwachsen zu werden, endlich sterben. Genau dies hat der Film für mich bedeutet. Das Überschreiten der Schwelle, das Hinübergleiten in den letzten Lebensabschnitt. Ich bin 57 Jahre alt. Die 60 kommt schon auf mich zu. Vielleicht habe ich in diesem Film unbewusst all diese Ängste eingebracht, mit denen ich nicht fertig wurde. Dieser Film hat sich von meinen Ängsten genährt. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke. Doch, sehr gut. Waren Sie sich all dessen schon bei der Ausarbeitung des Drehbuchs bewusst? Nein, das Drehbuch ist für mich immer eine heikle Phase. Ist es denn nicht idiotisch, Phantome auf Papier zu bannen, die erst 6 Monate später Gestalt annehmen? Das Drehbuch wird gebraucht, weil man die Produktion organisieren, die Bauten bestellen, eine bestimmte Art von Landung in der Normandie vorbereiten muss, was alles die Dreharbeiten ausmacht. Aber ich versuche, das Drehbuch immer möglichst vage und ungenau zu verfassen, damit Ideen, aus denen Bilder entstehen sollen, nicht in eine halbliterarische Form gepresst werden. Bilder, die nach einem Drehbuch entstehen, sind naturgemäß ganz andere als diejenigen, die aus der Fantasiewelt kommen. Die Fantasie wird durch eine solche gefährliche Vorwegnahme immer verraten. Wie sieht Ihr erster wirklicher Kontakt mit einem Film aus? Der Film beginnt für mich damit, dass ich eine kleine Anzeige in die Zeitungen setze, mit der ich Leute suche. Leute, nicht Schauspieler. Dann mache ich irgendwo ein anonymes Büro auf und warte. Darauf folgt eine lange Prozession von Verrückten, von Gesichtern, Körpern, Nasen, eine Krawatte, ein Fuß. Ich übertreibe vielleicht, aber bei Ihnen ist es doch genauso, oder? Auch Sie gehen für Ihre Romane von einem Geruch aus, einer Adresse, einem Küchenrezept. Wenn ich einen Roman beginne, weiß ich nie, wie er ausgeht. Auch ich weiß nicht, wie mein Film ausgeht. Ich sehe mir die Leute an und sie singen in meinem Kopf eine Art Verkündigungschoral. Ich mache viele Notizen, viele Fotos und verspreche allen, sie kommen in meinen Film. So ist die Legende entstanden, Fellini ist ein Lügner, weil ich natürlich längst nicht alle aufnehmen kann. Während dieser Phase der Kleinanzeigen übe ich meine ganze sadistische Macht aus. Ich verlange zum Beispiel nach einer Riesin und sage, führt mir sämtliche Riesinnen des Landes vor. Und die Riesinnen kommen, bilden eine riesige Schlange von Riesinnen und klopfen an meine Bürotür. Winzig klein hinter meinem winzig kleinen Tisch sitzend, sehe ich mir die erste Riesin an und jage sie mit einer Handbewegung davon. Nicht riesig genug. Nach den Kleinanzeigen mache ich Zeichnungen. Und dann muss ich sofort anfangen. Der Film ist nicht vollständig, das Drehbuch nicht fertig. Ich habe weder alle Schauspieler ausgesucht, noch alle Bauten ausgedacht. Ich weiß nur, dass ich anfangen muss. Sonst wird alles schon zu genau festgelegt und das will ich nicht. Die Produzenten hingegen wollen natürlich genau das. Die beiden ersten Wochen der Dreharbeiten sind für mich eine widersprüchliche Reise. Reiseziel unbekannt. Von da an habe ich das Gefühl, dass nicht mehr ich den Film leite, sondern dass der Film mich leitet. Dass er weiß, wohin er will. Und ich versuche, mich verfügbar zu halten, die Entdeckungen auf dieser Reise anzunehmen. Dieses prekäre Gleichgewicht zwischen dem, was Sie machen wollten, und dem, was Sie jetzt tatsächlich machen, dieser Versuch, dem ursprünglichen Antrieb treu zu bleiben, diese Sehnsucht nach dem Augenblick, dass Sie ein winziges Stückchen des Ganzen erhaschen, und Ihre Anstrengung, den Rest dieses Ganzen an sich zu ziehen, ist die einzige Definition meiner Arbeit, zu der ich fähig bin. Wenn ich Ihre letzten Werke lese, diese Diktate, wo Sie ganz laut schreiben, so wie man ganz laut redet, habe ich das Gefühl, mich selber zu hören. Ich empfinde, was diese Probleme der Kreativität betrifft, eine ganz außergewöhnliche Komplizenschaft mit Ihnen. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich allein bin, während Sie auf dem Set 200 Leute um sich haben. Das ist schwieriger. Sicher. Aber ich bin noch einer, der Widerspruch braucht. Gegensätze, Hindernisse, um etwas hervorzubringen. Wenn Widerspruch kommt, kämpfe ich. Nicht für mich, sondern für das, was im Entstehen ist. Die Künstler, ich meine jetzt nicht die belgischen, sondern die italienischen, identifizieren sich, glaube ich, immer noch mit dem Archetypus des Renaissance-Künstlers, der einem Kaiser, einem Papst untertan war. Male mir das oder mach mir die Skulptur in 3 Tagen, sonst schlage ich dir die Hände ab. Ich glaube, ein Erbe dieser Männer zu sein, die die böse Obrigkeit brauchten, um ihre schöpferische Kraft zu entfalten. Ein Erbe ihrer kindlichen Konditionierung. Richtig. Zu diesem Thema wollte ich Ihnen eine Frage stellen. Sie sind wie alle schöpferischen Menschen von ihrer Kindheit geprägt worden. Ihre Kindheit verfolgt Sie auch dann, wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind. Ja, diese Bindung an die Kindheit zeichnet alle schöpferischen Menschen aus. Aber sie wird gemeinhin eher als etwas Einschränkendes, Beschützendes, ja fast Negatives betrachtet. Man sieht im Künstler das große Kind, einen Menschen, der sich nicht voll entwickelt hat. Dabei ist es genau umgekehrt. Ja, man muss die Kindheit als eine Möglichkeit sehen, das Gleichgewicht zwischen dem Unbewussten und dem Bewusstsein, zwischen dem wirklichen Leben und dem erinnerten Leben zu halten. Das Kind ist immer so. Bei ihm gibt es keine Teilung zwischen ihm und der Wirklichkeit. Durch die Erziehung, die Schule, die Familie, die Gesellschaft, die ihm die infernalische Starrheit des jeweiligen Systems aufzwingen, wird dies alles zerstört. Das Kind weiß nicht, dass es sie ablehnen müsste. Der Künstler muss zu vergessen versuchen, dass man sie ihm gelehrt hat und das Leben weiterhin ungefiltert aufsaugen, auch wenn er sich dann in diesem unvermeidlichen Konflikt verzehrt. Wissen Sie, was mir Charlie Chaplin einmal gesagt hat? Ja, ich habe es in Ihren Diktaten gelesen. Chaplin hat zu Ihnen gesagt, weder Sie noch ich sind neurotisch, denn wenn wir zu große Ängste haben, schreiben Sie ein Buch und ich mache einen Film. Kann ich Ihnen jetzt endlich sagen, was ich von Ihrem Casanova halte? Es ist Ihnen mit diesem Fresko, dem schönsten der ganzen Filmgeschichte, eine wahrhaftige Psychoanalyse der Menschheit gelungen. Sie sind ein Poet maudit, wie Villon oder Baudelaire oder Van Gogh oder Edgar Allan Poe. Ich nenne alle diese Künstler, die mehr mit ihrem Unbewussten als mit ihrem Verstand arbeiten, Poet maudit. Denn selbst wenn sie wollten, könnten sie nichts anderes machen als das, was sie machen, wobei sie manchmal Ungeheuer hervorbringen, aber universelle Ungeheuer. Ihr Film erinnert an Goya, noch so ein Poet maudit, der immerhin Hofmaler war, und der Hof fand sein Werk wunderbar, obwohl es eigentlich tragisch war. Auch sie haben den Hof dargestellt, Venedig, die Feste, die Gelage, die Bälle, und dennoch steht immer genau wie bei Goya hinter jedem Lachen der Tod. Ihr Fresko ist auch ein Kopfsprung, ein schwindelerregender Kopfsprung in die menschlichen Tiefen. Sie haben ein Fresko geschaffen. Ihr gesamtes Werk ist ein Fresko. Nein, das habe ich nie geschafft. Ich habe nur ein Mosaik gemacht, Steinchen, viele kleine, aneinandergereihte Steinchen. Aber Sie haben sich in Ihrem Werk bemüht, sich mit dem Unglück der kleinen Leute, wie Sie sie nennen, zu befassen. Während ich das nicht gerade erhebende Gefühl habe, mich immer nur für mich selber interessiert zu haben. Sie können ganz beruhigt sein, Fellini. Die anderen, das bin immer ich. Ich mache, was meine eigene Person betrifft, die größten Qualen durch. Daher habe ich, als ich in den Ruhestand trat, weil ich spürte, dass ich keine Kraft mehr hatte, Personen zu erfinden, beschlossen, keine Mittelspersonen mehr zwischen das Publikum und mich zu schieben, sondern gerade heraus über mich selber zu schreiben. Seither diktiere ich diese Art Tagebuch. 4 Bände sind veröffentlicht, aber 10 sind schon diktiert. Und je mehr ich diktiere, desto bewusster wird mir, dass ich überhaupt nie etwas geschaffen habe. Ich habe immer nur mich selber nach außen getragen. Und darin sind wir wie Brüder. Und vielleicht auch in unserer Fähigkeit, vom Einzelnen auszugehen und zum Allgemeinen zu kommen. Als ich erfuhr, dass Sie die Memoiren Casanovas verfilmen wollten, habe ich mich gefragt, was wird er damit anfangen können? Denn ich kenne meinen Casanova auswendig. Als ich ihn zum ersten Mal las, fand ich ihn ziemlich bestechend. Aber dann, die Frauen sind für ihn nie das Ziel, sondern immer nur das Mittel. Er ist nichts als ein kleiner Abenteurer. Heute wäre er ein Gangster oder in der Immobilienbranche. Diese Seite hat mich natürlich nicht interessiert. Ich wollte nicht in die Falle des Pittoresken geraten, ein künstliches, erdrückendes Leben rekonstruieren. Deshalb habe ich auch alles im Studio gedreht. Sag mal, dieses Leibchen. Gab es solch ein Kleidungsstück überhaupt im 18. Jahrhundert? Nein, ich habe so etwas bei meinen Liebesspielen als Kind getragen. Auch heute noch. In Wirklichkeit wollte ich ein kleines Kleidungsstück erfinden, um die infantile Seite Casanovas zu betonen. Mit diesem Leibchen ist er nackter, als wenn er völlig entkleidet wäre. Das ist schon merkwürdig, denn mein Drang ist ja, den nackten Menschen aufzuspüren, und für Sie gilt das Gleiche, oder? Es ist aber ganz schön hart, sich völlig zu entblößen, was ich jetzt mit meinen Diktaten mache. denn man weiß zu genau, dass das, was man findet, erbärmlich ist. Die Szene, in der Casanova wirklich nackt ist, ist die, in der er mit dieser unwahrscheinlichen Puppe, diesem Automaten tanzt und schläft. Diese wächserne Frau ist nach allen diesen Frauen aus Fleisch und Blut die einzige, die ihm ein wenig Wärme und Zärtlichkeit schenkt. Als ich diese Szene drehte, habe ich tatsächlich eine Entdeckung gemacht. Sie wissen ja, wie so ein Filmteam ist, vor allem das Römische. Die römischen Filmarbeiter sind die Nachkommen der Leute, die in den Zirkus gingen, um zu sehen, wie die Christen von den Löwen gefressen wurden. Als ich aber nun diese Szene drehte, wurden auch die härtesten Typen plötzlich ganz still. Sie waren tief betroffen und bewegt. Diese Szene vergegenständigte, glaube ich, einerseits ihren kindlichen Traum, eine Frau auf diese Weise zu besitzen, und weckte andererseits ein typisch italienisches schlechtes Gewissen in ihnen. Ein schlechtes Gewissen, weil sie die Frau wie ein totes Ding betrachten. Ein Ding, mit dem man schlafen oder das man auf dem Kamin abstellen kann. Das ist sehr merkwürdig. Wissen Sie, Fellini, ich bin, glaube ich, in meinem Leben ein größerer Casanova gewesen als Sie. Ich habe vor ein oder zwei Jahren einmal nachgerechnet. Ich habe, seit ich 13,5 war, 10.000 Frauen gehabt. Und das war gar kein Laster. Ich bin sexuell nicht lasterhaft, sondern ich hatte das Bedürfnis zu kommunizieren. Und selbst die 8.000 Prostituierten unter diesen 10.000 waren menschliche Wesen, weibliche menschliche Wesen. Ich hätte am liebsten alle weiblichen Wesen kennengelernt. Leider konnte ich wegen meiner Ehen keine wirklichen Abenteuer haben. Unwahrscheinlich, wie oft ich in meinem Leben zwischen Tür und Angel geliebt habe. Aber es ist nicht gesagt, dass man den menschlichen Kontakt findet, auch wenn man noch so sehr danach sucht. Was man findet, ist vor allem die Leere, nicht wahr? Was immer man tut, Frieden findet man nicht. Weil es den Frieden gar nicht gibt. Den haben wir nur erfunden. Mit dem Frieden hat nur der Papst sein Glück gemacht, weil er den Leuten den Seelen- und Herzensfrieden verspricht. Er sagt zu ihnen, jetzt seid ihr unglücklich, aber ihr werdet inmitten der Engel Hosianna singen. Dies ist die eigentliche Erpressung durch die Religionen, aller Religionen. Darin sind alle gleich. Wir werden durch nichts bestimmt, sondern sind nur ein kleiner Augenblick in der Evolution des Menschen. Der Mensch befindet sich seit 20 Milliarden Jahren in Evolution und hat sich in diesen 20 Milliarden Jahren von der Auster in das verwandelt, was wir sind. Wie sollen wir da Frieden haben? Wir haben keinen Grund, optimistisch zu sein. Wie sollen wir optimistisch sein, wenn wir dieser Welt entspringen? Haben Sie nicht trotzdem das Gefühl, etwas verwirklicht zu haben? Nein. Mein Traum war, in einer Geschäftsstraße ein kleines Zimmer zu haben und zu schreiben, ohne dass ich damit mehr verdiente, als ich zum Essen brauchte. Mein Traum wäre gewesen, vor meinem Fenster das Leben auf der Straße vorüberziehen zu sehen. Ich bin nie ehrgeizig gewesen. Sie und ich haben im Grunde immer nur Niederlagen dargestellt. Alle Romane Simenons sind Geschichten einer Niederlage. Und Fellinis Filme? Was sind sie anderes? Aber ich möchte Ihnen sagen, ich muss Ihnen einfach endlich sagen, wenn man eines Ihrer Bücher zuschlägt, hat man daraus, selbst wenn es schlecht endet, und im Allgemeinen endet es schlecht, neue Kraft geschöpft. Ich glaube, die Kunst ist dies, die Möglichkeit, die Niederlage in einen Sieg, die Traurigkeit in Glück zu verwandeln. Kunst ist ein Wunder. Der Fall Simenon. Mit seinen Maigret-Romanen und den sogenannten Non-Maigrets soll Georges Simenon weltweit mehr Auflagen erreicht haben als die Bibel. Und auch als Liebhaber hat er angeblich Rekorde gebrochen. Seinem Freund Fellini verriet der unersättliche Tombeur de Femmes, mehr als 10.000 Frauen beglückt zu haben. Unter ihnen auch die extravagante Josephine Baker. Manger und Faire l'amour. In einem Essay über den belgischen Casanova schrieb Julian Barnes, Der erotische Kommunikator hatte bei den entscheidenden Vertreterinnen dreier Generationen versagt. Seiner Mutter hatte er nicht zu gefallen, seine Frau nicht zu befriedigen und seine Tochter nicht von ihren Dämonen zu beschützen vermocht. Gelungen war ihm einzig die zutiefst intime und zugleich zutiefst indirekte Kommunikation mit den Lesern seiner Bücher. Ihnen erzählte er von Besessenheit, Eifersucht, dunklen Gedanken, Alkoholismus, ehelichem Unglück, Gewalt und Verbrechen und dies auf direkte, leichte und knappe, reiche und rasche Art. Rom, 28. Dezember 1987. Lieber Georges, pünktlich wie jedes Mal kam dein Telegramm mit Glückwünschen für die Feiertage und zum Abschluss meiner neuen Arbeit, und dies hat mir die gleiche freudige Überraschung bereitet wie beim ersten Mal, als du mir in einem Brief deine Sympathie und Hochschätzung ausgedrückt hast. Mein lieber großer Freund, ich würde gerne im Frühjahr bei dir vorbeikommen und ein bisschen mit dir und Theresa zusammen sein wie letztes Mal, als wir dich mit den Kehls in der schönen Suite des Hotels am See besucht haben. Lass mich bitte wissen, ob dies möglich ist. Im Augenblick mache ich nichts und kann mich für kein Projekt entscheiden, und dies sind für mich immer die unerträglichsten Phasen. Wie du genau weißt, finde ich überhaupt nur einen Sinn und eine Rechtfertigung, wenn ich mitten im Lärm und im Chaos eines ganzen Stabes bin, mit dem ich an einem Film arbeite. Ich hoffe, bald aus diesem Zustand der Lähmung, der Trägheit und Entmutigung herauszufinden und schon in den ersten Monaten des neuen Jahres mit einem neuen Schlamassel anzufangen. Ich umarme dich voll Zuneigung und rückhaltloser Bewunderung und hoffe, dich bald wiederzusehen. Auch Giulietta schickt dir ihre herzlichen Wünsche für ein gutes neues Jahr mit Theresa, die ich dich bitte, freundschaftlichst von mir zu grüßen. Dein getreuer Federico Fellini. Georges Simenon starb am 4. September 1989 im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Lausanne. Seine Kinder hörten die Todesnachricht im Radio, nachdem ihr Vater bereits eingeäschert worden war. Federico Fellini, der am 20. Januar seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, starb am 31. Oktober 1993 in Rom. Die Auszüge aus dem Briefwechsel »Carissimo Simenon, mon cher Fellini« zwischen dem belgischen Romancier und dem italienischen Filmemacher lasen Mario Adorf und Otto Sander. Die vollständige Ausgabe des Briefwechsels ist im Diogenes Verlag Zürich erschienen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören und kostenlos herunterladen möchten, schauen Sie unter Bayern 2 Radiotexte und in der ARD-Audiothek. In der kommenden Woche sind Charlotte Casiraghi und Robert Majori unsere Gäste mit ihrem Buch Archipel der Leidenschaften. Bis dann, einen schönen Abend wünscht Ihnen Ihr Antonio Pellegrino.